Sie sind bereits im 58. Jahr die Bad Segeberger Festspiele und sie werden auch dieses Jahr wieder gut 200.000 Zuschauer anziehen. Segeberg und Karl May scheint eine lange, feste Verbindung. Doch nach dem Krieg war gar nicht klar, was man mit dem für nationalsozialistische Ting-Spiele errichteten Stadion am Kalkberg anfangen könne. Man dachte an Nibelungenspiele. Doch 2009 wird bereits zum 8. Mal der Schatz im Silbersee mit dem Helden Winnetou neu inszeniert. Winnetou ist so etwas Göttliches. Er ist der für den Frieden kämpft, der sein Leben für den Frieden gibt, der sogar seine Liebe abgibt für seinen Freund. Es ist eigentlich ein großes Beispiel dafür, wie man sich selbst opfert, damit die Welt gut zusammenlebt. Errol Sander ist der 12. Winnetou-Darsteller in Bad Segeberg. Auch Errol Sanders unmittelbare Vorgänger waren als Indianerdarsteller Filmidole. Pierre Brice und aus DEFA-Filmen bekannt Gojko Mitic. Ich habe meine Karriere als Schauspieler beim Film angefangen. Das vor 2 Jahren war für mich eine Riesenherausforderung, weil live zu spielen mit dem Publikum und das Publikum emotional mitzuziehen, das war eine große Herausforderung für mich, der ich entgegnet bin und das mir auch sehr viel Spaß macht. Das ist wie Erwachsene in einem großen Sandkasten. Hier haben wir echte Pferde, hier haben wir echte Knallkörper, hier gibt's richtige Schlägereien mit Stuntleuten natürlich. Und früher hat man es im Sandkasten gemacht als Kind, jetzt kann man es als Erwachsener ausleben richtig. Das macht doch richtig Spaß. Angefangen hat es mit Karl-May-Spielen, aber in Karl-Mays Heimat, in Sachsen. Auf der 1936 in Rathen errichteten Felsenbühne spielte man bereits 2 Jahre später Karl-May. Einen Abend über Winnetou mit Motiven aus dem Schatz im Silbersee. In den nationalsozialistischen Anfangsjahren machte auch noch der in Dresden ansässige Zirkus Sarasani bei dem Spektakel mit. In der DDR wurden die Geschichten mit Karl May jedoch kompliziert. Ein Gemisch aus ideologischen Verboten und ökonomischen Gründen, die Rechte des Verlages, der nach Bamberg gezogen war, erloschen erst in den 80er Jahren, machten Karl May zur Untergrundliteratur. Und so spielte man, wie noch heute auch auf der Felsenbühne Rathen, Klassiker und Opern. Aber bis 1984 Indianerstücke nur in speziellen DDR-Versionen. Pferdediebe in Arkansas, Goldrausch beispielsweise. 2009 wird in Rathen wieder wie 1984 der Schatz im Silbersee gegeben. Und ein Schauspieler von der Landesbühne Sachsen in Radebeul ist wieder dabei. Herbert Kretke, immer schon ein Karl-May-Fan. Nun als Nitroban Howey. Als großer Bär. Ich muss sagen, also das Engagement schon angetreten, mit der Prämisse, hier ein bisschen mit Karl May zu tun zu haben. Also ich bin freiwillig nach Radebeul gekommen damals, weil ich wusste, Karl May hat in Radebeul gelebt und gearbeitet. Und das hat mich schon als Kind interessiert und bin ich dann hier ins Engagement gekommen. Und wir haben ja am Anfang Karl May nicht spielen dürfen bis 84. Das war ja keine Staatsräson. 84 haben wir dann den Freibrief bekommen und da bin ich dann als erster Shadowhand der DDR hier im Schatz im Silbersee eingestiegen. Olaf Hörbes Bearbeitung setzt auf Regionales, auf den sechselnden Witz der Tante Troll. Über die Figur des Abenteuer- und wettlustigen Engländers Lord Castlepool als Erzähler wird man durch das Geschehen geführt. Wert legt man in Rathen auch auf historische Genauigkeit. Auf Rekonstruktionen nach dem nahegelegenen Karl-May-Museum bei den Waffen oder den Kostümen. Als ich dann hier einritt, der erste Auftritt als Old Shatterhand, da haben dann teilweise die Kinder in der ersten Reihe gerufen, die ja schon die Filme kannten von Brice und Lex Barker. Der sieht ja nicht aus wie Lex Barker. Wäre es nicht die gleiche Suche nach den 4 Teilen einer alten Landkarte? Wäre es nicht der gleiche Kampf gegen die Gruppe um den skrupellosen Connell Brinkley? Man würde kaum glauben, dass es sich in Rathen und Bad Segeberg um den gleichen Roman handelt. Ästhetisches Vorbild ist in Bad Segeberg weniger ein Volkstheaterspektakel, sondern die TV-Abendserie. Dazu kommt eine Truppe von Stunts. Reiter, die vom Pferde fallen, Kämpfer, die Feuer fangen und als lebende Fackeln über die Bühne laufen oder sich vom Felsen in 20 Meter Tiefe stürzen. Theater von existenzieller Gefährlichkeit. Doch hat die Show noch etwas mit Karl May und seinen Schmökern zu tun? Errol Sander spricht womöglich für sein Publikum. Ganz ehrlich, nein.